NDR 4. Guten Abend, liebe Zuhörer, und willkommen beim Hörspiel. In unserer Reihe Generation senden wir heute Abend ein Stück von Ethan Hawke, Hin und Weg. Hawke, dem Kinopublikum als Schauspieler aus Filmen wie Der Club der Toten Dichter oder Reality Bites bestens bekannt, gab mit Hin und Weg sein erzählerisches Debüt. Er erzählte in dieser stark autobiografischen Geschichte ein ewig altes und immer neues Thema, Boy Meets Girl. Ein junger Schauspieler verliebt sich in New York in eine angehende Musikerin. Es kommt dann, wie es meistens kommt. Doch hören Sie nun selbst. Bevor ich in meiner Wohnung Möbel hatte, saß ich manchmal auf der Fensterbank und starrte auf New York City. Es war Frühling, genau die richtige Zeit, um hier anzukommen. An der Straßenecke stand ein riesiger Wohnblock und ich beobachtete, wie die Leute das Gebäude durch die verschiedenen Drehtüren betraten oder verließen. Gegen Mitternacht kamen die Paare um die Ecke geschlendert. Ich saß da und beobachtete sie, versuchte nicht zu viel zu rauchen, wartete auf meine Möbel und dachte, wow, ich bin wirklich hier. Wenn jemand mich anrufen will, muss er die Vorwahl von New York City wählen. Hin und Weg, nach einem Roman von Ethan Hawke. Übersetzung aus dem Amerikanischen Christian Lutze. Funkbearbeitung Karin Hutzler. Ich traf Sarah in einer Bar, dem Bitter End, am 15. August. Damals dachte ich, dass es Liebe auf den ersten Blick wäre. Aber in Wahrheit war Sarah vermutlich nur ein interessanter Kontrast zu den beiden Frauen, mit denen ich sonst zu Hause ging. Der Name der einen Frau ist so peinlich, dass ich ihn hier nicht aussprechen will. Das andere Mädchen ging mir einfach bloß tierisch auf die Nerven. Sarah war mit ein paar Leuten da, die wir beide kannten. Ein Künstlerfreund von ihr, der darauf bestand, eine Vagina zu haben, quatschte mich an. Sarah glaubt nicht, dass Männer Vaginas haben, sagte er. Also ich weiß, dass ich keine habe. Hast du wohl, sagte er. Nee, eigentlich bin ich mir da ziemlich sicher. Er sah mich beleidigt an, als hätte ich irgendwas nicht kapiert und ließ uns stehen. Hi, ich bin William. Sie sagte gar nichts. Sie lächelte bloß. Auf der Bühne spielte eine Band, die ich schon zigmal gehört hatte. Ich redete die ganze Zeit auf Sarah ein, sagte Sachen wie, die nächste Nummer musst du dir unbedingt anhören, die ist echt super. Wahrscheinlich habe ich das über jeden Song gesagt. Ich rede nur Scheiße, glaub kein Wort davon. Ich bin Schauspieler. Ich dachte, ich erzähle dir das gleich, damit du später nicht enttäuscht bist. Du bist seltsam. Aber irgendwie gefalle ich dir, stimmt's? Du hast schöne Zähne. Schöne, schiefe Zähne. Danke. Und du hast eine total merkwürdige Energie. Scheint so, als ob du eine Menge Aufmerksamkeit brauchst. Ach ja? Ja. Bist du nervös? Nein. Warum sollte ich nervös sein? Keine Ahnung. Also ich bin nicht nervös. Okay, ich bin dauernd nervös. Keine Ahnung, warum. Ich auch. Ich fing wirklich an, sie zu mögen. Aus Prinzip widersprach ich allem, was sie sagte. Sie stammte aus Connecticut, hatte nur Bücher von schwarzen Autorinnen gelesen und eine dreijährige Beziehung hinter sich. Ich war verliebt. Eigentlich bin ich aus Texas, aber wir sind weggezogen, als ich 5 war. Manchmal will ich zurück und leben wie ein Mann, der im Holzlager einkauft und mit irgendeinem Typen namens Jimbo rumkommt. Ganz schön heiß heute, was, Jim? Und er sagt, aber hallo. Ich beobachtete sie. Ich bemerkte, wie sie mich diesen Tick zu lang ansah. Dann komme ich nach Hause, pfeife nach den Hunden, repariere irgendwas, bis es so heiß wird, dass ich Feierabend mache. Ich setze mich auf die Veranda und lege die Füße hoch. Ich zünd mir eine Marlboro an, mache ein Bier auf, klimper auf meine Gitarre rum und nuschel irgendeinen Song. Dann kommt meine Frau in einem alten, ausgeblichenen Kleid, das ganz träge im Wind flattert. Sie lehnt sich an einen dieser Verandapfosten und sagt, Junge, heute war es echt heiß. Aber hallo, sag ich. Ich leg die verdammte Gitarre weg und umarme meine Frau. Und dann fangen wir ganz langsam, wie aus Versehen, an uns zu küssen. Was macht deine Frau? Was sie macht? Ja, was macht sie, wenn du im Holzlager rumhängst? Keine Ahnung. Pass auf, vielleicht hat sie eine Affäre mit Jimbo. Was? Wie kommst du denn darauf? Du solltest in deiner Fantasie vielleicht noch ein klein wenig Platz lassen. Aha. Und was ist deine Geschichte? Was machst du so? Im Moment jobb ich so rum, aber eigentlich bin ich Sängerin. Echt? Singst du in einer Band? Habe ich auf dem College gemacht. Dann war ich ein Jahr in Seattle und habe aufgehört mit der Musik. Aber jetzt fange ich wieder an. Deswegen bin ich ja nach New York gekommen. Vor einem Jahr schmiss ich das College und zog nach New York. Ich arbeitete ziemlich regelmäßig als Schauspieler, zahlte meine Miete selbst und konnte deshalb ganz locker meine freien Tage vertrödeln. Die meiste Zeit hing ich mit meinem Kumpel Decker rum. Er war der schlauste Mensch, den ich je getroffen habe. Er gab mir alle möglichen Bücher, die ich immer so schnell wie möglich las, um mit ihm darüber sprechen zu können, bevor er das Interesse verlor. Decker war der jüngste von 8 Brüdern und seine Mutter hatte sich umgebracht, als er 15 war. Sie hatte sich die Kehle aufgeschlitzt. Meine Mutter war wie viele gute Katholiken. Sie mochte Babys und Blut. Sie wollte ihre Kuh gleichzeitig melken und schlachten. Und am Ende hat sie sie dann geschlachtet. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Decker und ich waren den ganzen Juni über in einer Mission zur Befreiung der Mautwächter Amerikas quer durchs Land gefahren. Nach dem Tod seiner Mutter recherchierte er zum Thema Selbstmord. Er fand heraus, dass Mautwächter nach Zahnärzten die zweithöchste Selbstmordrate haben. Weil er kein echtes Mitgefühl für Zahnärzte aufbrachte, empfand er eine ziemlich irritierende Nähe zu all den geschundenen Mautwächtern. Wenn wir mit einem in Kontakt kamen, begrüßte Decker ihn jedes Mal mit fast schwachsinnigem Enthusiasmus. Hey, wie geht's denn so? Fragte er einen übergewichtigen Mann in einem Mauthäuschen im Norden des Staates New York. Gut. Alles in Ordnung? Bestens. Das macht $1.25. Uhr, sagen Sie, wie weit ist es noch bis zu den Niagara-Fällen? Ungefähr 100 Meilen. Müssen schön sein, die Niagara-Fälle. Steuer nach sind sie okay, weil sie von ganz vielen Scheinwerfern angestrahlt werden. Aber tagsüber ist es einfach nur eine Menge Wasser. Sie sind doch nicht depressiv, oder? Ja, habt sie wohl nicht alle. Sometimes I give myself the dreams. Als ich im Juli wieder in New York war, bekam ich eine Rolle in einem Film, der in Paris gedreht werden sollte. Frankreich hörte sich cool an. Ich zog durch die Stadt, trank viel und wartete darauf, dass es losging. Gleich am Abend nach unserem ersten Treffen sah ich Sarah wieder in Bitter End. Sie hielt Ausschau nach Musikern für ihre neue Band. Hi, schön dich zu sehen. Hi, was für ein Zufall. Na, ich habe gehört, dass du fast jeden Abend hier rumhängst. Ach, hast du so gehört, ja? Ich habe ein paar Leute nach dir gefragt. Echt? Warum? Weil ich dich wiedersehen wollte. Wie war nochmal dein Name? Du weißt meinen Namen nicht mehr? Das war doch bloß ein Witz. Ach, bist du verrückt? Nee, wieso? Machst du sowas öfter? Was? Ach, vergiss es, natürlich tust du das. Sarah sprang auf und stürmte durch die Bar in Richtung Toilette. Ich hinterher. Ich hatte Angst, dass sie sauer war. Ich wartete vor der Toilettentür auf sie. Als eine Frau rauskam, hielt ich die Tür mit dem Fuß auf. Sarah? Komm her. Was? Komm her. Komm hierher. Sag mal, weißt du, wo wir hier sind? Ich war gerade dabei, mich umzudrehen und zu schauen, wie ich hier wieder rauskam, als sie Hey rief. Hey. Thank you. Letzten Sommer hatte ich wirklich das Gefühl, dass sich mein Leben verändert hatte. Ich glaubte, ich würde nie aufhören, Sarah zu lieben. Ich war 20 und als ich 21 war, hatte ich ein gebrochenes Herz. Das wusste ich damals bloß noch nicht. In 4 Wochen muss ich weg. Warum? Ich spiele in einem Film mit. Echt? Wie lange wirst du weg sein? Nur ein paar Wochen. Oh, du bist wirklich Schauspieler? Na klar, habe ich dir doch gesagt. Na, bei dir weiß man nie. Macht dir das Spaß? Naja, das ist das Einzige, was ich gut kann. Wo fährst du denn hin? Nach Paris. Wow, das ist doch super, oder? Sag mal, willst du mich heiraten? Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Was? Wie kommst du denn auf die Idee? War bloß ein Witz. Du machst mir Angst. Ich? Warum mache ich dir Angst? Ich glaube, ich kann das nicht. Was? Was kannst du nicht? Dieses ganze Ding. Jemanden treffen, ihn mögen. Es geht alles so schnell. Ich weiß nicht. Ich bin gerade erst nach New York gekommen. Wahrscheinlich werde ich weglaufen und dir wehtun. Ich versuchte ruhig zu bleiben. Ich würde um nichts bitten. Ich war total bescheiden. Sie musste nur bei mir bleiben und meine Witze anhören. Ich erzählte Sarah, dass meine Eltern geheiratet hatten, als meine Mutter 16 war und dass sie bis zu ihrem 19. Geburtstag schon wieder geschieden war. Ich erzählte Sarah von meiner ersten Freundin, Amanda. Wir waren ein schrecklich fruchtbares Paar. Ich war der Vater von 2 Abtreibungen. Ich erzählte Sarah alles, was mir einfiel. Sie war zurückhaltender. Sie wählte jedes Wort mit Bedacht. Sie erzählte mir von Finnegan, ihrem Hund, dem magischen Finnegan, Bezwinger all ihrer Kindheitsängste. Sie erzählte mir Geschichten von ihrem Jahr in Seattle, allein und zu schüchtern, den gut aussehenden Typen anzusprechen, der jeden Tag um 20 nach 12 ein Truthahn-Sandwich bestellte. Ich mag Truthahn-Sandwiches, wollte ich schreien. Weißt du eigentlich, wie blöd ich mir vorkomme? Wie meinst du das? Also wenn man ungefähr 24 Stunden am Tag an Sex denkt, schmälert das die eigene Intelligenz schon erheblich. Es ist immer dasselbe. Wir machen stundenlang rum, aber du lässt mich nicht ran. Wir hätten gleich am ersten Abend zusammenschlafen sollen. Du hast mir einfach zu viel Zeit zum Nachdenken gelassen. Oh nein. Langsam kriege ich Angst, dass ich mich in eine Frau verliebt habe, die sich einfach nicht erlaubt, mich zu lieben. Ach komm, lass das doch. Ich muss unbedingt wissen, ob du mich liebst. Wenn du willst, dass ich dich in Ruhe lasse, okay, kein Problem. Aber manchmal trifft man jemanden und auf einmal weiß man, was immer man vorher getan hat, wie immer man gelebt hat, muss richtig gewesen sein. Jedenfalls nicht ganz falsch oder total daneben. Denn es hat einen zu diesem einen Menschen geführt. Du bist dieser Mensch. Warum magst du mich so sehr? Ich mag dich einfach. Und du willst mit mir schlafen? Ja. Grübel nicht weiter drüber nach, ob ich dich mag, okay? Oh. Wann fangen wir an, uns richtig zu streiten? Irgendwann passiert das immer. Was für Gemeinheiten sagen wir dann? Lügner. Miststück. Egozentrischer Schwachkopf. Gefühlskaltes Biest. Eines Abends komme ich nach Hause und sage zu dir, hör mal, ich muss mit dir reden. Was ist denn los? Ach, ich weiß nicht. Ich habe noch mal ein bisschen nachgedacht. Worüber hast du nachgedacht? Na, über uns, du weißt schon. Ich find's scheiße, dass wir uns ständig streiten. Ja, glaubst du ich nicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Abstand. Abstand? Hey, wieso denn das? Es ist doch schwerer, es ist vorbei. Das wissen wir beide. Gibt es eine andere? Siehst du, ich kann nicht mal mehr mit dir reden. Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Ich kann das nicht. Ich war ein ganzes Jahr in Seattle, um Abstand zu kriegen. Ich will, dass mir sowas nie wieder passiert. Hey, es war doch nur Spaß. Spaß? Jetzt fang bloß nicht an, dir wieder einzubilden. Ich würde dir Angst machen und dich verletzen. Tu ich doch gar nicht. Entweder ich bin verrückt nach dir oder ich werd verrückt. Du wirst verrückt. Ach ja, glaubst du wirklich? Ja, glaube ich wirklich. Ach ja? Ja. Also wenn du nicht auf der Stelle sagst, ich werde meine blöden Komplexe überwinden und mich unsterblich verlieben, dann stürze ich mich vom Bett. Was? Du spinnst dir. Na los, sag es. Ich habe keine blöden Komplexe. Alles in Ordnung? Sag, dass du dich unsterblich in mich verliebst und ich werde wieder zum Leben erwachen. Quatsch, jetzt mach mal einen Punkt. Sag, dass du dich unsterblich in mich verliebst und ich werde wieder zum Leben erwachen. Was meinst du mit verliebt? Oh, ich sterbe. So schnell stirbt man nicht. Sag, dass du mich unbedingt leidenschaftlich küssen willst und ich werde wieder zum Leben erwachen. Ich will dich unbedingt leidenschaftlich küssen. Ich musste mit jemandem reden. Ich traf Decker im Tompkins Park. Er war blass und verkatert. Wir kauften eine große Flasche Gatorade, lehnten uns an einen Maschendrahtzaun und sahen ein paar Typen beim Basketballspielen zu. Es dauerte eine Weile, bis ich es schaffte, Decker zu erzählen, dass Sarah und ich noch nicht miteinander geschlafen hatten. Es tut dir bestimmt gut. Du bummst sowieso zu viel rum. Wahrscheinlich liegt es zur Hälfte daran, dass du so verrückt nach ihr bist. Also ein paar Mal war es fast so weit, aber... Verlass dich auf ihren Instinkt. Wahrscheinlich hat sie einfach recht. Ist ja auch kein Zuckerschlecken, mit dir zusammen zu sein. Was soll das heißen? Du wirkst einfach nicht wie ein Langstreckenläufer. Blödsinn. Jetzt hör mal auf. Alle erzählen dir dauernd irgendwelchen Scheiß über dich, bis du anfängst, selber dran zu glauben. Holst du dir wenigstens einen runter? Das will ich nicht. Oh, eines Tages werde ich dich an die Bemerkung erinnern und du wirst zutiefst beschämt sein. Ich muss aufhören, mich mit ihr zu treffen. Wieso denn das jetzt? Weil es mir eine Höllenangst macht. Intelligente Frauen sind schwierig. Intelligente Frauen sind zickig. Es ist ein verdammter Unterschied, ob jemand intelligent ist oder ob jemand dich nicht mag. Dann sage ich dir, es ist ein Unterschied, ob ein Mädchen intelligent ist oder ob sie nicht gerne mal... Wenn ich sie nur dazu bringen könnte, mich zu lieben, dann würde alles, was ich an mir nicht mag, verschwinden. Also jetzt mal raus mit der Sprache. Wer ist David? Dein früherer Freund? Ich will jetzt nicht darüber reden. Sarah, eines Tages musst du mit mir reden. Okay, David und ich waren auf dem College 3 Jahre zusammen. Wir hatten eine kleine Wohnung. Nach einer Weile hat er behauptet, er könnte nicht einschlafen, wenn ich neben ihm im Bett liege. Also habe ich auf der Wohnzimmercouch geschlafen. Eines Nachts hörte ich ein Geräusch und ging in unser Schlafzimmer. Er hatte über die Feuerleiter ein anderes Mädchen reingeschmuggelt und bumste sie in unserem Bett. Ich war total fertig. Aber ich habe es trotzdem nicht geschafft, gleich mit ihm Schluss zu machen. Ein paar Wochen später bin ich nach Seattle. Ich musste einfach weit weg. Das war für mich die einzige Möglichkeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Siehst du, ich bin gar nicht so tough. Du solltest mit mir nach Frankreich kommen. Es ist doch merkwürdig. Solange du ein Kind bist, ermutigen dich Gott und die Welt, deine Träume zu verwirklichen. Aber wenn du älter wirst, kapiert's keiner, wenn du es auch nur versuchst. Du kannst auch heute noch jeden gottverdammten Traum verwirklichen. Komm mit nach Frankreich. Wie meinst du das? Einfach so, komm mit mir nach Paris. Das kann ich mir nicht leisten. Die haben ein ziemlich teures Ticket geschickt. Dafür kriegt man sicher zwei billige. Ich kann nicht mitkommen. Du musst doch arbeiten. Ah, das lass mal meine Sorge sein. Also, was ist? Okay, aber wir fahren eine Woche früher und ich fliege zurück, bevor du mit deiner Arbeit anfängst. Okay. Okay. In Paris ging alles den Bach runter. Bis wir ein Hotel gefunden hatten, war es dunkel. Unser Zimmer lag in der 5. Etage, die man über eine Wendeltreppe reichte, 3 Stockwerke vom Bad entfernt. Es gab ein Waschbecken, einen kleinen Tisch mit einer Lampe, einen Stuhl und ein Bett. Wenn ich nicht so kaputt gewesen wäre, hätte es mir sehr gefallen. Das war die letzte Woche, die wir zusammen verbrachten. William, ich will jetzt mit dir schlafen. Was? Das hast du so entschieden, ja? Okay. Hör mal, ich bin total K.O. Ich habe den ganzen Tag unser Gepäck kreuz und quer durch Paris geschleppt. Morgen amüsieren wir uns, okay? Ich will mich aber jetzt amüsieren. Mach das Licht aus. Warte, hol ein Kondom. In meiner Handtasche sind welche. Ich war überrascht, wie sie diesen Abend geplant hatte. Ich war so nervös, dass ich nicht mal eine Faust zustande brachte. Scheiße. Was ist los? Ich kann nicht. Warum nicht? Ich lag stundenlang wach. Irgendetwas an dieser Frau brachte mich total durcheinander. Ihr ganzer Körper war warm und roch nach Schlaf. Ich spürte, wie ich mich entspannte. Ich küsste ihren Hals, ich schob meine Hand unter ihren Rücken und meine Beine zwischen ihre. Sie wachte auf. Sie atmete heftig und wild ein, küsste mich und schlang ihre Arme um meine Schultern. Hey, wir sind wirklich in Paris? What's the story, Morning Glory? Wir sind in Paris, komm, jetzt sag es. Was soll ich sagen? Du weißt schon, sag's. Warum? Weil's lustig ist. Wie kamst du her? Oh, sag mir, und warum? Die Gartenmauer ist hoch und schwer zu erklimmen. Die Liebe leichte Schwingen trugen mich. Kein Stein an Bollwerk kann der Liebe wehren. Und Liebe wagt, was irgend Liebe kann. Die nächsten Tage verbrachten wir im Hotel. Es war Anfang Oktober und draußen regnete es die ganze Zeit. Der Geruch von Sex hing schwer in der Luft. Meine Hände, mein Gesicht, alles roch nach Sarah. Ich wollte nie wieder duschen. Hey, wie wär's? Lass uns endlich heiraten. Du bist vielleicht ein Spinner. Ich wollte ihr sagen, dass ich sie liebte, dass ich alles an ihr liebte. Wenn sie bei mir war, konnte ich mich selber besser leiden. Ich will dich heiraten, hier in Paris. Wenn wir heiraten, kriegt meine Mutter einen Herzinfarkt. Na gut, scheiß drauf. Lass uns ein Kind zusammen haben. Das war noch so ein Ding. Jedes Mal, wenn ich mit Sarah schlief, wollte ich ihr ein Kind machen. Ich dachte, es wäre perfekt. Mann findet bei schwangerer Frau zu sich selbst. Keine Babys. Okay, keine Babys. Komm, wir gehen ein bisschen spazieren. Ich will nicht raus, es regnet. Ach komm, das bisschen Regen. Wir gingen zur Kathedrale Notre Dame. Auf den Bänken saßen ein paar Männer und Frauen, tief in Gedanken versunken. Aber vor allem schlenderten Leute mit Kameras herum. Ich hörte unsere Schritte von der Kuppel widerhallen. Wir gingen den Mittelgang der Kirche hinunter. Das ganze Kirchenschiff war in ein warmes, bläuliches Licht getaucht. William, ich habe drüber nachgedacht. Solange es noch gut läuft zwischen uns, sollten wir vielleicht wirklich heiraten. Denn wenn irgendwas Blödes passiert, müssen wir gemeinsam eine Lösung finden. Keiner von uns beiden könnte einfach nur abhauen. Willst du Kinder? Verdammt nochmal, nein! Sarah streckte die Hand aus und nahm meinen Arm. Vor dem Altar war ein schweres sandrotes Seil gespannt. Ich hob es an und wir schlüpften drunter durch. Wir knieten vor dem Altar nieder. Vor uns hing ein goldenes Kreuz. Was müssen wir sagen? Willst du mich zur Frau nehmen und mich lieben und ehren bis ans Ende deiner Tage? Ich will. Und du, Sarah Wingfield, willst du mich lieben und... Versprich mir, wenn irgendwas schief geht, wenn ich weglaufe oder so, dass du mich dann findest und zwingst, du dir zurückzukommen. Es wird nichts schief gehen. Wir sind jetzt 4 Wochen getrennt. Das ist eine lange Zeit. In Paris dachte ich oft an Decker. Decker hatte mit Frauen immer was am Laufen. Also es ist ungefähr so. Du wachst mitten in der Nacht auf und hast brennenden Durst auf ein Glas Milch. Du stolperst aus dem Bett, stößt dir im Dunkeln die Zähne an, schreist vor Schmerz und humpelst zum Kühlschrank. Du machst ihn auf und das Licht strahlt hell. Du bist gerettet. Dann öffnest du den Milchkarton, atmest tief ein und setzt ihn an die Lippen. Aber die Milch ist sauer. Du machst den Karton zu und stellst ihn in den Kühlschrank zurück. Es ist wieder dunkel. Auf dem Weg zu deinem leeren, kalten Bett denkst du, Moment mal, vielleicht war die Milch gar nicht so schlecht und ob ich noch immer Durst habe? Also machst du kehrt und gehst zurück zum Kühlschrank. Du nimmst einen Schluck und... Die Milch ist immer noch sauer. Das ist für mich das perfekte Bild für praktisch alle Beziehungen, die ich je hatte. Ich gab fast die Hälfte des Geldes, das ich in Paris verdient hatte, für einen Flug mit der Concorde aus. Ich nahm die Concorde, damit ich 5 Stunden früher zu Hause war. Ohne Scheiß, das habe ich echt gemacht. Sarah erwartete mich erst am Abend. Ich spielte die möglichen Szenarien unseres Wiedersehens durch. Ich klingle. Sie drückt auf den Türöffner. Ich rase die Treppe hoch, sie kommt mir entgegen. Wir treffen uns und sinken zu Boden in einem Anfall wilder, heiliger Leidenschaft. Oder die Wohnungstür steht auf. Ich gehe rein, gucke um die Ecke und sehe sie splitternackt auf ihrem Bett stehen. Ich heb sie hoch, drehe sie im Kreis, bis wir in einem Anfall wilder, heiliger Leidenschaft zu Boden sinken. Wilde, heilige Leidenschaft, das war der Schlüssel. Hallo? Hier ist der Klempner, ich soll ein Waschbecken reparieren. Hi, wie geht's? Ganz gut. Ich hab die Blumen mitgebracht. Danke. Bitte. Willst du sie nicht ins Wasser stellen? Ja, sicher. Bist du nervös? Weil wir uns wiedersehen? Du hast gesagt, du kommst erst heute Abend. Ich wollte dich überraschen. Oh, das ist dir gelungen. Ich hab die Concorde genommen. Ist es nicht teuer? Naja, also... Ich habe im Flugzeug einen Witz gehört. Also, 2 Mönche sind beim Angeln. Ein Monsignore und ein einfacher Mönch. Der Mönch fängt diesen riesigen Fisch und meint, wow, das ist aber ein fetter Schweinehund. Und der Monsignore sagt, mein Sohn, achte auf deine Sprache. Und der andere sagt, tut mir leid, Vater, aber so heißt der Fisch, Schweinehund. Okay. Und am selben Abend feiern sie die Aufnahme eines neuen Mönchs und servieren zum Abendessen den Fisch. Der Mönch sagt, Junge, dieser Schweinehund schmeckt echt gut. Und der Monsignore sagt, ja, ich habe noch nie einen so guten Schweinehund gegessen. Er wendet sich an den Novizen und fragt, wie schmeckt dir der Fisch? Und der Novize sagt, also ich stehe nicht so auf Fisch, aber ich werde bestimmt eine Menge Spaß mit euch Arschgesichtern haben. Ich muss aufs Klo. Ach, wie geht's dir? Ich bin gerade erst aufgewacht. Down. ich weg war, schrieb Sarah mir 5 Briefe. Das war der letzte. William, am 7691. Tag meines Lebens kann ich mich nur an ein paar Dinge erinnern. Eins davon ist, ich ging in die erste Klasse und war im Bus unterwegs zur Schule. Neben mir saß Gilliam Boyd, das Mädchen, das mich immer tyrannisierte, und aß mein Pausenbrot. Ich tat gar nichts, sondern sagte nur, ja, iss so viel du willst. Ein Schatten fiel auf uns beide. John McQuarrie. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, aber für den Rest des Schuljahres saß ich auf der Fahrt zur Schule immer neben John. Mit knallrotem Kopf und mit meinen 6 Jahren verliebt. Unsere Helden vergessen wir nie. Ich sehe mir meine Souvenirs aus Frankreich. Die Streichholzbriefchen, das Flugticket, den Hotelschlüssel. Und stelle mir vor, dass meine Kinder sie eines Tages auf dem Speicher finden. Sie kommen nach unten gerannt und fragen mich, was das ist. Und ich werde ihnen die Sachen aus ihren gierigen kleinen Pfoten reißen und sie ausschimpfen, weil sie so neugierig sind. Dann werde ich mich genau wie jetzt fragen, wo bist du geblieben? Alles Liebe, Sarah. And I've been locked out, and I know we're through, but I can't begin to face up to the truth. I wait so long for the walls to crack, but I know that I will one day have you back. An meinem ersten Abend in New York sagte mir Sarah, dass sie das Gefühl hätte, mich gar nicht mehr zu kennen. Und wie komisch das wäre. Sehr komisch, dachte ich. Ich erzählte ihr, wie öde es ist, einen Film zu drehen, aber sie wollte mir nicht glauben. Mein Erfolg als Schauspieler war für mich Ausdruck meines größten Charakterfehlers. Ich war gut darin, so zu tun, als wäre ich jemand anderes. Ich war enttäuscht, dass es für so etwas einen Markt gibt. Sarah redete darüber, wie sehr sie es hasste, mich zu vermissen. Ich war glücklich, jemanden zu haben, den ich vermissen konnte. Ach, ich weiß nicht. Es ist nur... Du tust nichts anderes, als immer nur auf mich zu warten. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dir gesagt, dass ich das nicht kann, eine feste Beziehung und so. Du hast mir das Versprechen abgenommen, dich zu zwingen, bei mir zu bleiben. Wie soll ich das machen? Das kannst du nicht. Ich bin nach New York gekommen, um alleine zu sein, um neu anzufangen. Verdammt, ich will, dass du wieder auftauchst. Wir sind für 4 blöde Wochen getrennt. Ich komm zurück und dann das hier. Was hab ich getan? Seit du weg warst? Also ich will unsere Zeit in Paris jetzt nicht schlecht machen, aber es war einfach nicht besonders realistisch. Ich brauche mehr Zeit für mich. Ach so, so ist das also. Ich stehe dir also deine Zeit. Ich will nicht bloß die Freundin von irgendjemand sein. Ich will nicht, dass sich mein ganzes Leben nur um dich dreht. Verdammt nochmal, ist das vielleicht meine Schuld? Eigentlich geht's doch gar nicht um mich. Ich könnte jede x-beliebige Frau sein. Es geht immer nur um dich. Also was ist los? Machst du jetzt Schluss mit mir oder was? Ich finde, wir brauchen ein bisschen Abstand. Abstand? Sag mal, fällt dir nichts Originelleres ein? Hör mal, ich mag dich wirklich sehr gern. Ach super, du magst mich also. Da muss ich mich ja nicht mies fühlen, ja? Klasse! Du denkst, ich bin ein netter Typ, mit dem man in Frankreich viel Spaß haben kann, aber halt keiner für jeden Tag, ja? So kannst du nicht mit mir reden! Ach, leck mich doch! Du bist wirklich die egoistischste, verwöhnteste, gefühlskalteste, verlogenste Zicke, die mir je begegnet ist! Was du gerade machst, das habe ich auch schon gemacht! Leuten gesagt, sie sollen sich verpissen! Am nächsten Morgen holte ich Sarah zur Arbeit ab. Ich trug meinen 5-Dollar-Frack vom Trödel und stimmte eine andere Melodie an. Die ging ungefähr so. Tut mir leid. Wie findest du mein Outfit? Das ist mein Tut-mir-leid-Anzug. Sehr schön. Warum trägst du ihn? Weil es mir leid tut. Hör mal, ich muss jetzt zur Arbeit. Kann ich dich ein Stück begleiten? Okay, ich weiß, was du denkst. Du denkst... Mein Gott, was für ein Arschloch. Gestern wirft der Typ mir noch alle möglichen Gemeinheiten in den Kopf und rennt beleidigt aus meiner Wohnung. Und jetzt taucht er in seinem Scheißfrack auf und erwartet auch noch, dass ich das komisch finde. Also ich will Ihnen mal was sagen. Sie haben vollkommen recht. Ich kann mich selbst nicht leiden. Das war 1A Material. Ich fühlte mich gut. Ich kam in Fahrt. Und? Kein Kommentar zum Frack? Wo hast du denn den her? Oder kaum zu glauben, was für ein Spinner du bist? Okay, kein Problem. Verdammt nochmal. Es tut mir leid. Keiner mag mich, fühle dich also deswegen nicht mies. Du gehörst zur Mehrheit. Sie hatte ihre Schritte ein wenig verlangsamt, während ich meinen Text abspulte. Ich fing an, rückwärts zu gehen, damit sie mich ansehen musste. Du hast aber auch ziemlich abrupt umgeschaltet. Gib's zu. Wie soll ich denn darauf reagieren? Du hast Schiss gekriegt, dass das mit uns vielleicht alles zu schnell geht. Das ist okay. Du musst mir nur ein bisschen Zeit lassen, mich dran zu gewöhnen. Ich weiß nicht, wie ich dich richtig lieben soll. Sag's mir. Also ich sehe das so, wenn alles, was zählt, der Versuch ist, kann ich dir alles versprechen. Ich will keinen Freund! Nice guys finish last. You're running out of gas. Your sympathy will get you left behind. It's not your best. When you feel the worst, you feel washed up like this going down the drain. Pressure cooker, take my brain and tell me I'm the same. I'm so fucking happy I could buy. Hi, hier ist Sarah. Ich bin gerade nicht da, aber hinterlasst mir eine Nachricht. Ich rufe zurück, okay? Hi, ich bin's, William. Bist du da? Ruf mich doch mal an, ja? Und Happy Thanksgiving. Hey, tut mir leid, dass ich nochmal anrufe. Ich weiß genau, dass du mich nicht zurückrufst. Solltest du aber. Also ich fand's echt nett, wenn du's tust. Okay, okay. Ich weiß, es kümmert dich ein Scheißdreck, ob du nett bist oder nicht. Es ist nur, ich bin heute Abend mit einem anderen Mädchen ausgegangen. Du würdest sie sowieso nicht mögen, weil sie nicht dauernd irgendwelchen intellektuellen Schwachsinn absondert. Aber sie ist wirklich intelligent. Also glaub bloß nicht, dass eine gut aussehende Frau nicht klug sein kann. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass du genau wegen so einem Scheiß jede Menge Komplexe hast. Okay. Du bist bestimmt nicht brennend daran interessiert, von mir irgendwelche Psychotipps zu hören, aber... Also Amanda ist sexy und intelligent und ich habe mich spitze amüsiert. Naja. Es hat mir jedenfalls geholfen, ein bisschen Abstand zu uns zu kriegen. Dass ich dich ein bisschen weniger vermisse. Ich vermisse dich nicht wahnsinnig oder so. Also flipp nicht gleich aus, ja? Ruf mich einfach zurück, okay? Das wäre cool. Hör mal, ich will jetzt nicht auflegen, dann komme ich mir wie ein Vollidiot vor. Also ruf mich bitte zurück, weil ich mich sonst wahrscheinlich umbringe. Ich bringe mich natürlich nicht um. Du hast echt gar keinen Sinn für Humor. Das hat mich immer super an dir genervt. Also gut, ruf mich an, okay? Ich leg jetzt auf. William, hör auf, mich anzurufen. Ich dachte, du bist zu Thanksgiving bei deiner Mutter. Es ist Sonntagmorgen, 3.38 Uhr. Thanksgiving war Donnerstag. Ach ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Also ich wollte dich bloß anrufen und dir sagen, es tut mir leid, dass ich dich angerufen habe. Ich bin im Moment ziemlich betrunken. Warum gehst du nicht einfach schlafen? Ich kann nicht schlafen. Ich habe in letzter Zeit viel über dich nachgedacht und ich habe... William, es ist nett von dir, dass du an mich denkst, aber wir sollten jetzt nicht weiter miteinander reden, eine ganze Weile nicht. Ja. Okay. Ich glaube, du hast recht. Okay, mach's gut. Scheiße! Am nächsten Tag hatte ich Geburtstag. 21 Jahre alt und manisch wie ein dreibeiniger Wolf. Decker und ich gingen in ein Restaurant namens Mexico Magico und holten uns was zum Essen. Zu Hause hatte ich noch ein paar Flaschen Rolling Rock im Kühlschrank. Was ist denn jetzt los mit Sarah? Sie mag mich nicht besonders. Ja und? Nix und. Sie mag mich einfach nicht. Was glaubst du, warum sie mich nicht mag? Weil mit ihr irgendwas nicht stimmt. Quatsch. Mit mir stimmt was nicht. Aber was? Du respektierst Leute, die dich nicht mögen, mehr als andere. Prost. Prost. Du machst vielleicht einen deprimierten Eindruck. Alles in Ordnung? Ja. Ich mag nur keine Geburtstage. Dir werden noch eine Menge übler Dinge passieren. Zunächst mal wirst du irgendwann sterben und so gesehen musst du dir nicht mehr allzu viel Sorgen machen. Was immer sonst noch passiert, im Grunde hat man nur zwei Optionen. Entweder kommt man mit dem Leben klar und ist glücklich oder man kommt nicht klar und ist unglücklich. Ich habe sie so geliebt. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie sich in meinen Vater verliebt hat, weil er einen blöden Witz erzählt hat. Das klappt nicht immer. Soll nur heißen, dass alles ein Riesenzufall ist. Manchmal kann man nur beschließen, nicht verrückt zu werden. Na super. Willst du noch was hören aus meinem Ratgeber für manisch-depressive Texaner? Ah, mach mal. Dein ganzes Leben lang fordern dich die Leute auf, schwach zu sein. Sie flehen dich förmlich an. Scheiß drauf, das Einzige, was sie wirklich von dir wollen, ist, dass du cool bist. Übrigens, der Typ, von dem ich den Spruch habe, ist in der Nervenklinik gelandet. Habe ich dir schon von meinen neuen Vorsätzen erzählt? Nee. Ich will versuchen, nie wieder Energie damit zu verschwenden, andere Menschen runterzumachen. Und ich will versuchen, das Leben nicht als Wettkampf zu sehen. Wenn ich das schaffe und es außerdem noch vermeide, in der Reha-Klinik für Alkoholiker eingeliefert zu werden, ist alles in Butter. Was wird wohl noch sonst beiden? Ist dir und mir? Mhm. So ganz allgemein? Ja. Wahrscheinlich sind wir schon ziemlich bald mit irgendwas beschäftigt. Und bevor du es richtig merkst, ist die ganze Fahrt auch schon wieder vorbei. Sie hörten Hin und Weg, nach dem gleichnamigen Roman von Ethan Hawke. Übersetzung aus dem Amerikanischen Christian Lutze. Die Darsteller Matthias Matschke, Angela Scharnelek, Cornelius Obonja, Wolfgang Dehler. Bearbeitung und Regie Karin Hutzler. Eine Produktion des Deutschlandradio Berlin aus dem Jahre 1998.